ergraust es, wenn ich sein Antlitz sehe. Der Mond zeigt mir, du bleicher Geselle, was ist du nach mein Liebesleid, das mich gequält auf dieser Stelle?